Skizzen aus dem Leben eines Hamburger Rechtsanwalts und anderer Ganoven und Typen und Huldigung an die politische Polizei K14. Ziemlich besoffen aber die Flasche, die aus der Kornsaat hoch in der Hand, sing ich das Lied vom Seemann und Hure, schlag ich mein Wasser breit an die Wand. Das macht dir Herz und Gedanken frei. Und lese in Blau das Wort Polizei. Aha, sage ich, Polizei. Das Wasser im Hafen ist schmutzig und schwer. Das Wasser im Hafen ist schmutzig und schwer. Betrete ich singend die blaue Wache, bin ich Hans Albers, sag ich hopp. Entnehm ich dem erstbesten Bullen die Mütze, setz sie auf meinen besoffenen Kopf. Lehn am Ganoventresen, so lässig wie schlapp. Und sag zu den Bullen, so von oben und knapp. Na, sage ich, ihr Pisser, das Wasser im Hafen ist schmutzig und schwer. Das Wasser im Hafen ist schmutzig und schwer. Wache ich auf und liege am Boden, über mir hängt ein bekanntes Gesicht. Den Zeugen kenn ich aus vielen Prozessen. Der ständige Zeuge grinst so und spricht: Herr Rechtsanwalt, sind aber böse gefallen. Direkt auf den Kopf hat uns gar nicht gefallen. Das sage ich, wirst du bezahlen, weil das Wasser im Hafen ist schmutzig und schwer. Das Wasser im Hafen ist schmutzig und schwer. Natürlich lernt man aus solchen Fehlern. Ich bin jetzt gelassen, auch vor Gericht. In das Geschwätz der Justizfunktionäre schreie ich nicht mehr, kotze ich nicht. Abwarten, zuschlagen, nur dann, wenn man trifft. Wir haben Zeit und die anderen nichts. Und das Wasser im Hafen ist schmutzig und schwer. Das Wasser im Hafen ist schmutzig und schwer. Schmutzig und schwer ist das Wasser im Hafen. Das Wasser im Hafen ist schmutzig und schwer. Übrigens jenen ständigen Zeugen gibt es seit kurzem in Hamburg nicht mehr. Man sah, wie er mit einer Korvette den Hafen verließ und schwamm nach Portugal ins Paradies. Ins Paradies aller ständigen Zeugen, ja. Das Wasser im Hafen ist schmutzig und schwer. Das Wasser im Hafen, schmutzig und schwer.